fern im Süd, das schöne Spanien. Spanien ist mein Heimatland, wo die schattigen Kastanien rauschen um des Ebro-Strand, wo die Mandeln rötlich blühen, wo die süße Traube winkt. Das Mondlicht goldner blinkt, wo die Rosen schöner blühen, und das Mondlicht goldner blinkt. Lang schon war ein einziger.